Ihre ersten Hörspiele hat Barbara Plensat in den 70er Jahren beim Rundfunk der DDR inszeniert. Darunter so berühmte Arbeiten wie die Grünstein-Variante von Wolfgang Kohlhaase, die in Zusammenarbeit mit Günter Rücker entstand und der DDR ihren einzigen Prix Italia einbrachte. Oder die Tage der Kommune nach Bertolt Brecht, Hörspiele von Irina Liebmann oder Franz Fühmann. Ihr Handwerk hat Barbara Plensat von der Pike auf gelernt. Sie ist die einzige Hörspielregisseurin, die als gelernte Tontechnikerin ein Hörspiel auch von der technischen Seite einrichten könnte. Schon vor der Wende durch ihre Inszenierungen auch in der Bundesrepublik bekannt, inszenierte sie in den zurückliegenden 30 Jahren nach der Wende in der gesamten ARD. Und häufig und gern beim ORB, dem SFB und nunmehrigen RBB. Auch das Hörspiel dieses Abends ist bei uns entstanden. Volker Brauns Stück »Die 14. Provinz«. Das Stück stammt aus dem Jahr 2002 und nimmt den Zustand der Welt, wie sie sich damals zeigte, in den Blick. Armut und Reichtum, Einsamkeit und Gewalt spielen darin genauso eine Rolle wie der zweite Tschetschenienkrieg, dessen Beginn sich gerade zum 20. Mal jährte, oder Vertreibung und Exil nicht nur der damals in Berlin zahlreichen Chilenen, sondern auch der Kurden, die aus dem Irak geflohen waren und heute in der Türkei und in Nordsyrien in Gefahr sind. Es ist eine Beschreibung der Welt, die uns auch heute nach 20 Jahren noch etwas angeht. Eindrucksvoll inszeniert von Barbara Plensat mit der Musik von Peter Keitzer und vielen großen Schauspielerinnen und Schauspielern. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Barbara Plensat, und wünschen Ihnen ein gutes Hören. Volker Braun, die 14. Provinz. Berliner Frühstück. Hackische Höfe. Traum des Kellners Karl. 2 Uhr nach Mitternacht. Der letzte Gast versenkt das letzte Bier und hebt den Arsch. Der Kellner, hundemüde, apportiert das Wechselgeld, Verbeugung, Handbewegung. Den Fußtritt denkt er sich. Oder er träumt ihn. Und dreht das Radio auf. Die Razzia draußen wird überdröhnt von einer Winterreise. Fremd zog ich aus. Fremd kehr ich wieder ein. Während er das Lokal an Ketten legt, Stuhl hebt die Beine. Hefe sitzt darauf, wie angekettet. Ein vergessener Gast. Der überwintert hier, der Obdachlose. Euch Kunden kenne ich, sagte er euch. Tatsächlich, jetzt sind es 2. Er träumt mit offenen Augen. Und nochmal 2. Immer an der Wand lang drängt sich das in den Hof, dunkles Gelichter. Fremd zog ich aus, fremd kehr ich wieder ein. Das Handgepäck verschwindet im Container und wie die Sängerknaben hocken sie am Tisch. Kollege kommt gleich. Polizei. Dann sieht er 6. 6 hingeduckte Gäste lauschen verschreckt an seiner Liedertafel. Fremd zog ich aus, fremd kehr ich wieder ein. Und sie steht schon im Tor mit Trillerpfeifen, die Razzia. Und das Radio überdröhnt sie. Er dirigiert. Verbeugung, Handbewegung, den kleinen Chor, bis er die Zähne öffnet. Fremd zog ich aus, fremd kehr ich wieder ein. Die Polizei lauscht auch. Ein Lauschangriff. Fremd zog ich aus. Der sehr gemischte Chor singt mit wie träumerisch und atemlos, wie wenn man ihn an Ketten legt und wartet nur immer auf den Einsatz. Der Musik, der Polizei, fremd kehr ich ein, den Einsatz noch einmal mit Musik, wie aufgedreht. Fremd zog ich aus, fremd kehr ich wieder ein. Die Triller pfeifen, pfiffeln die Crescendo auf des Maestros Wink. Die Handbewegung. Den Fußtritt denkt er sich oder er träumt ihn und steht im Bett und ist nicht ausgezogen, bis er das Radio, bis die Razzia abdreht. Der Chor verstummt und wittert Morgenluft. Was soll ich weilen, bis man mich hinaustreibt? Der Kellner steht in dem Lokal allein, welches an Ketten liegt und in der Welt und schläft im Stehen und träumt im Schlaf das Frühstück. Sag ich allein? Da sind noch zwei, nein vier. Kollege ist schon da, vor keinem Gast, um dessen Gunst sie anstehen. Alle sechs servieren ihm das Frühstück. Breakfast, Saftrack. Und überschlagen sich, das nenne ich Service. Sechs Kellner auf den Gast, sechs Gastarbeiter in dem Asyl, in dem kein Gast sich sehen lässt. Was soll ich weilen, bis man mich hinaustreibt? Wollen Sie hier überwintern? Arbeitslose. Die Kunden kenne ich. He. Wie angekettet drängt sich das wartend immer an der Wand lang, bis sie entlassen werden, fristlos alle, weil er herumträumt und Geschichten auftischt, welche durch nichts verbürgt sind als durch Ketten. Und eine Welt, die er gewinnt, verliert. Karaoke. Es wären schon etliche eingingen in den Himmel der Ruhe, abstreifend grinsend am Torbalken die Last, Mullbinden auf der Seele und den Augen, Huan Ying den Fuß schon halb melden, die Bücher im süßen Nichts, aber hörte den Schrei der Welt und stürzte zurück in die Menge. Als Sie auf dem Blechdach der Limonadenfabrik landet, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind es die Schreie der E-Gitarren, die in Ihre Ohren gellen. Die Menge hat sich nachts auf der staubigen Hauptstraße versammelt, wo unter freiem Himmel Karaokes aufgebaut sind. Dröhnende Bildschirme, über die das Leben läuft. Sie erkennt die Gegend kaum. Yunnan, das Land südlich der Wolken. Wo sie für die Barmherzigkeit zuständig ist. Durch die Kreisstadt, die alte Karawanserei, rollen die Lastwägen mit schwarzen Abgasfahnen, beladen mit abgeschnittenen Bäumen. Meine Damen und Herren, vor 50 Jahren hatten Amerikaner und Chinesen eine Straße in den Dschungel geschlagen, im Kampf gegen die Japaner. Jetzt geht das Wüten weiter im Wald und man handelt mit Baumleichen. Die Erde liegt nackt und rot, zerrissen unter der Sonne. Es folgen die üblichen Katastrophen, Wirbelstürme, Überschwemmungen. sollt. Auch diese Wesen alle, das Gras und die Luft, in ihr Ressort fallen? Da hätte sie zu tun mit Bulldozern, die sie in den Boden walzen. Die Leute aber, meine Damen und Herren, die Leute, die sogenannten Elenden, sind ausgelassen beim Anblick des Lebens, das aus den Städten flimmert. Ja, die Elenden sind bei Laune. Die ganzen 1000 Kilometer. Wir sind unter zur Grenze nach Burma. Stehen Sie im Völkergemisch. Zusammen mit dem Yi, dem Pumi. Tibeter und Naxi. Aufgeregt kichernd vor ihrem Auftritt, die Mädchen. Betonen lässig die Jungen, die selbst in der Dunkelheit Sonnenbrillen tragen. Sie messen sich mit den Videos nicht nur im Singen, auch in den Bewegungen, der Körperhaltung, einem neuen Verhalten. Die jungen Männer träumen vom Business, vom schnellen Geld, dem Big Deal. Der Geschäftssinn erwacht wie ein Raubtier. Die Konjunktur putscht ihre Einbildungskraft auf, entfesselt Lebenshunger, Unternehmungslust, Drogen, Waffen, Falschgeld, Frauen. Die jungen Frauen denken weiter. Die großen Städte, Moden, Magazine, moderne Enemy-Zons. Sie träumen davon zu leben wie die Welt. Kuan Yin sitzt auf dem Dach und versteht ihr eigenes Wort nicht, dass sie da säuselt mit göttlicher Stimme und lernt für alle Fälle die neuen Worte. Aus der Limonadenfabrik. So viel versteht sie, dass man nicht auf sie angewiesen ist, dass sie abgemeldet ist in der Gegend. Südlich der Wolken, paar Glücke, Slip-Einlage, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Aber diese drei jungen Frauen, die sich jetzt auf das Dach flüchten, wer hört ihre wirren Schreie, sind in Not. Sie wollen sich hinabstürzen in den Pfirsichblütenfluss und suchen nur die beste Stelle zum Umkommen. Diese verzweifeln. Sie sind vom Stamm der Mosuo und ziehen Plastiktüten über den Kopf und binden sie mit Klebeband fest am Hals. Sie sind unansprechbar, die Verlorenen. Kuan Yin hält sie am Ärmel ein, aber sie wehren sich wie wild mit ihren Krallen. Lasst uns Platz da, aus dem Weg, vernimmt sie aus den fauchenden Atemzügen. Wir wollen uns ertrinken, um als Städterinnen wiedergeboren zu werden. Ja. Soll sie sie gehen lassen in ihrem Tod oder sie aufhalten in ihrem Leben? Effizienz. Meine Damen und Herren, sie sind nicht zu retten. Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Ihr die Flügel, sodass Kuan Yin, wenn sie wollte, sie nicht halten könnte in der Flut. Jetzt fassen sie sich an den Händen und werfen sich begeistert hinab. Jetzt gehen sie unter. Kein Zureden hilft. Das Wasser selbst muss sie ausspucken. Aber soll sie es dazu bewegen? Sie verfällt in eine Müdigkeit. Eine Lähmung, weil sie immer noch glaubt, handeln zu müssen und nicht mehr weiß, wozu. Das Einzige, was sie vermag, mit entsetzlicher Mühe... Stopp, stopp, komm mal auf, Schluss! Abbrechen. Das aus Mitleid für einen Moment die Monitore verstummen, bis man die Leichen herauszieht in den Uferschlamm. Selbstmord dreier Frauen vom Lande. Sie starrt geradeaus und wagt nicht, sich zu erkennen zu geben. Hey, es sind ihre Toten! Sie reißt sich die Federn aus. Effizienz. Effizienz. Sie ist verrückt geworden und erlebt, dass man sich über sie lustig macht. Die Polizisten zeigen ihre schweren Knüppel. Die elektrische Stöße versetzen. Wenn sie Batterien bekämen. Verzieh die Schlampe. Beim nächsten Mal setzt es was. Aber wohin? Sie kann sich nicht mehr erheben. In die Wolken, auf eine sichere Bank. Nicht zu haben, der Himmel der Ruhe. Aber hier helfen wäre der Aufstand. Der Bastard. In der einen Nacht wurde ein muselmanisches Dorf gemordschatzt, in der folgenden ein serbisches und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, dass ich immer mehr zum Jugoslawen werde. Er nahm mich in den Arm, vor aller Augen. Wie ein Geliebter, der das Herz hat. Den Körper biegend an die Wand, sodass ich wehrlos war. Oder zu sein hatte. Die Weiber alle starrten. Vor den Soldaten stumm, auf die Vermählung. Die für uns alle überraschend stattfand. Gewalt, Gewalt. Wer kann der Gewalt trotzen? Was für ein Aufgebot an traurigen Zeugen. Meine Vermählung ohne Vorbereitung. Die erste Liebe. Und mein Feind. Kann der ein Feind sein, der so wild nach mir ist? Mir ist? In der Meute, die das Bett umstellt? Was für ein Bett? Lasst mir nur Zeit, ich mach es. Es ist das erste Mal. Er ist der Erste. Erste. Mein erster Feind. Und meine Liebe. In seinem Rücken die Soldaten singen. Lass mir mein Leben, lass mir mein Glück. Ich sang vor Angst das Lied mit. Einer schrie. Tu, was ich dir befehle. Fick sie. Und er an meiner Schulter flüsterte. Ich kann nicht. Verräter. Fick sie, schrie die Stimme. Sie ist eine Muslimin, du bist Serbe. Fick sie. Und er an meiner Schulter ist mein Feind nicht. Lass dich nicht kommandieren. Komm Geliebter. Geliebter. Was ging mich dieses Land an? Wir ganz allein lernen uns lieben. Was Gewalt heißt, ist nichts. Ist nichts. Die Verführung ist die Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater. So jugendliches, warmes so Blut jugendliches, als eine. Warmes Blut. Ich bin für nichts gut. Oder schlecht. Und er stand vor aller Augen an der Bretterwand. Und nahm mich, seine erste Feindin. Die letzte Liebe, die er empfindet. Wenn er fortgeht, blutbeschmiert. Vom Schlachtfeld. Wir hoben sie vom Boden auf, die Irre sang. Ein dummes Lied. Die Jüngste und die Liebste. Aber dem Feind... Die Liebste auch. Und wuschen ihr das Blut ab. Das uns Bescheid gab. Von der Feindberührung. An der sie teilnahm. Wenn auch teilnahmslos. Schändlich. Wenn auch geschändet. Schande bleibt es, vor deiner Hochzeit einem Mann gehören. Ein Mann, der nicht zu uns gehört. Den Körper schmiegend an die Wand. Er ist ein Serbe. Du Muslimin. Mädchen. Eine Muslimin mischt sich keinem Serben. Blut und Dreck. Das zeugt dir einen Bastard. Der in dir aufwächst wie ein Schandfleck. Aber den Schänder haben wir gefasst. Die Männer rissen ihm den Sack aus mit den Zähnen. Er hat mehr als du Blut zu vergießen. Und keiner wischt es ab von seinen Knien. Verreckt das Schwein, dem du gehört hast, dem du zu folgen hast. Wohin du gehörst? Denn nicht gehörst du mehr unter die Menschen. Denn unser Blut hast du vermischt mit Dreck. Es ist das Eigenwangen, die erröten. Nicht mehr in den Wangen. Die erröten. Ganz verdreckt. Sondern sind ganz wir verdreckt. Sind wir endlich. Und verwechselbar. Jeder? Jeder. Mit jedem. Und sie stand vor aller Augen an der Bretterwand und hielt den Leib, als ob er sich schon wölbte von dem Bastard, der ihm eingepflanzt war. Er ist mein Sohn. Ich will nicht daran zweifeln. Die Ausgeburt der Angst. Das Ungeheuer. Dass ein Soldat war? Und ein Soldat war und erschossen war und eine Frau war, und eine Frau war, die verstoßen war. Zwei Liebende und Feinde. Zwei Liebende und Feinde. Ein Blut. Verschwistert. Und eine Dreckgestalt, die aufwuchs unter dem Herzen. Der vermischte Mensch. Der vermischte Mensch. Meine Damen und Herren, nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich. Nun noch nicht da, doch unterwegs. Doch unterwegs. Meine Damen und Herren, und diese Frau, in der er wohnte, wusste... Er kommt. Er zieht mit Heeresmacht heran. Während die Weiber stumm auf ihren Leib starren. Mich zu befreien. Ich glaub an ihn. Ich will's. Oh, warum bin ich hier beschränkt, gebunden? Machtlos. Mit dem unendlichen Gefühl. So, dass sie wehrlos war. Oder zu sein hatte. Neun Monate, Madame. Dann sind wir frei. Dann singen wir ein Lied. In diesem Land hier. Alles ist ein Land hier. Halte dich gerade. Lass uns leben. Lass mir mein Leben. Lass mir mein Glück. Was macht ihr? Wollt ihr sie töten? Was macht ihr? Tiere? Kennt ihr keinen Erbarmen? Wollt ihr sie töten? Tiere? Tiere? Kennt ihr kein Erbarmen? Kennt ihr kein Erbarmen? Was macht ihr? Wollt ihr sie wollt töten? Ihr sie töten? Tiere? Kennt ihr kein Erbarmen? Kein Erbarmen. Was macht ihr? Wollt ihr sie wollt töten? Ihr sie töten? Tiere. Kennt ihr kein Erbarmen? Kein Erbarmen. Wollt ihr sie töten? Tiere. Hausfreund. Mein weißer Freund hat sich ein Haus gebaut vor meinen schwarzen Augen. Komm, Malunke, sagt er, ich zeig es dir. Komm, Malunke, ich zeig es dir. Die großen Räume, in die wir jetzt sacht treten, Licht durchflossen. Ein mildes Klima, bequeme Möbel, wir setzten uns. Korbstühle auf dem Dach, blickend auf die Slums, Zigarre rauchend. Hier lässt sich leben, wie... Hier lässt sich leben, wie... sagt er mir vor. Ich wiederhole das. Leben. Oh, yes. Leichtfertig, wie er ist, ich schweren Schrittes in dem Anwesen. Nahm ich seine Frau schon in den Mund? Das süße weiße Fleisch, oh, brave old world that has such people in it. Guten Tag, Madame. Wer ist der Kerl? Mein Freund. dein Freund. Mich schrammt ein weißer Blick, oh Gott. Übrigens alles eingezäunt mit Eisendraht. Privat, Eintritt verboten. Ich kann's lesen, wieder draußen lungernd. Sein Eigentum und meine Augenweide. Und kein Gras wächst über den Eindruck im Schlamm meiner Seele. Er hat es mir gezeigt, sein weißes Leben. Hey, was liegst du dort im Dreck? Ist dir nicht wohl? Gehst dir nicht wohl? Sehr wohl, Herr. Er blickt verwirrt vorbei. Steh auf, du Ungeheuer! Sehr wohl. Der Regen rennt, der Arme strickt herab vom Himmel. Ich erhebe mich, das heißt meine Seele, auf den Fürst des Hauses. Still, Freund, und dringe durch die Bausubstanz. Die Warnanlage ist nicht in Betrieb. Und falle lautlos bis in seine Kammer, mich bettend zwischen ihm und seinem Weib. Ihr Traum, sein Angsttraum. Ich des Traums Gestalt, der schwarze Leib glänzt auf dem weißen Laken. Verhalte mich neutral, solange er wach ist, und ihre Gier bedeckt mich. Schlaf nun, sage ich, wenn du mein Freund sein willst. Die Bühne füllt sich mit einem Mal angesichts der Tatsachen. Der Autor streicht um 1000 die Personen und 100.000 treten aus der Gasse, links und rechts, belästigend den Kampfplatz. In dunklen Sprachen malmen sie den Text, sich um die Fetzen, wenn sie fliegen, balgend. Das Fleisch, Mylord, für die Hungerleider. Lassen wir die beiseite, die Millionen. Begnügen wir uns mit 10 Kannibalen aus dem Kiez. Sie stehen baff am Meer, das sich gewaschen hat am frühen Morgen, ohne dass wir die Flosse rührten. Mist! Es hilft sich selber stürmisch, wie es ist. Es denkt dir nur an sich. Verdammt! Verdammt, dann sind wir arbeitslos. Ganz die Natur, die wir sind. Oh. Jeder tut, was ihm wohltut. Bedient euch, Lords, an diesem feinen Tisch. Ein Festmahl, wenn ihr mich fragt. Fragt nicht lange, ihr werten Lords. Ein Festmahl? Oh, ein Festmahl. Zu würdigen nur von entwöhnten Mägen. Man speist mit Messer und Gewehr. Passt auf, dass euch die Kugel nicht im Hase stecken bleibt. Hey, bleibt! Was ist hier los? Begehrt mein Freund zu wissen. Darauf ich. Herr, was nicht angebunden ist. Das ist, schreit er. Und ich genau wie er. Er lehrte mich zu sprechen. Mein Profit ist, dass ich betteln das kann. Das ist mein Eigentum. Mein Eigentum, das ich mir unter Nagel reiße, Schwarz. Begreifst du mich? Warum? Warum hast du mir denn dein Haus gezeigt? Jetzt ziehe ich ein. Jetzt mach dich dünner, Freund. Die Dame bleibt. Ich will das alles kosten, kauen und verdauen. Mit meinen weißen Zähnen beiße ich das weiße Fleisch. Ich träume weiß, mein Freund. Ich will nur eine Welt sehen für uns beide. Und wenn du schwarz wirst, oder was, weiß ich? Jetzt nehmen wir die Waffen wieder auf. Messer und Gabel. Schlingend unseren Hass. Ein Zweikampf im Hotel zur Welt. Die Kellner flitzen hin und her in der Livree von Leichenbittern. Was für schwarze Minen? Was gibt es denn? Blutwurst und Leberwurst. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Oh, Freund, wer hat denn länger einen Löffel? Teufel. Es ist ein Traum, mit dir zusammensitzen. Die Erde hält uns aus im Augenblick. Was machst du mit dem Messer? Der letzte. Tanze. Mach die Lichter aus. Tanze mit mir. Russische Mütter. Als wir Soldatenmütter dem Krieg 1500 Kilometer hinterhergefahren waren, durch Wälder und Steppen und das tschetschenische Kampfgebiet erreichten, waren von uns 30 noch 11 beieinander geblieben. 11 Mütter, die ihre jungen Söhne von der Front zurückholen wollten. Wir hatten die Rubel für die Bahnfahrt zusammengeborgt und unsere Männer verlassen, denn der Krieg dauerte schon 20 Monate. Und täglich kamen Meldungen von den Zerstörungen, von Toten und Verwundeten. Niemand konnte uns sagen, wann unsere entsetzliche Furcht enden würde und ob wir unsere Söhne wiedersähen. Aber jeder sah, was übrig bleibt, wenn die Armee mit der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung ernst macht. Wir gelangten auf zerfahrenen Straßen, durch zerschossene Dörfer, vor das Lager der 205. Panzerbrigade. Notdürftige Unterstände aus Brettern, Sandsackmauern und leeren Ölfässern, von Stacheldraht umzogen, und standen im Schneetreiben vor dieser Bastion Russlands und riefen: Gebt unsere Söhne aus! Die jungen Wachsoldaten starrten uns an, wie eine Erscheinung, und schüttelten ihr greises Haupt, als verstünden sie unsere Sprache nicht. Und wir wiederholten: Gebt unsere Söhne aus! Wir sind nämlich weit gereist durch Dreck und Feuer, den Flüchtlingszügen entgegen und Militärkolonnen hinterher. Was machen unsere Söhne hier? Was ist das für ein Krieg? Um diese hingerichtete Stadt Grozny, durch die das Öl geht vom Kaspischen Meer zum Schwarzen Meer. Uns geht es aber um unsere Söhne. Wir sind ihre Mütter, die sie geboren haben, nicht damit sie erschossen werden. Mit diesen Händen werden wir sie dem Krieg entreißen. Mit unseren Leibern, aus denen sie gekommen sind, werfen wir uns in den Weg. Sie, die so sprach, war Mascha Bjelkina, eine Arbeiterin aus der zweiten Moskauer Brotfabrik, die uns wegen ihrer Kühnheit aufgefallen war und sich schon einen Sohn erobert hatte. Die Tschetschenen hatten ihn freigelassen, weil er fast noch ein Kind war. Unter dem Mantel hielt sie ihn fest und ließ ihn jetzt sehen. Einer der Posten aber rief: Wie kommst du zu diesem Sohn? Es ist ein Soldat. Wo hast du ihn herausgeholt? Und sie erwiderte: Wie ich dazu komme? Ich habe ihn mir gebacken. Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Aus welchem Ofen ist er geschossen? Lass ihn los, lachten die Posten. Du Aas, den du gefangen hast. Aber Mascha Bjelkina sagte: Die Tschetschenen haben ihn gefangen und mir zurückgegeben. Nämlich, sie riefen: nimm ihn mit. Wir kämpfen nicht mit Kindern. Die Russen sollen uns Männer schicken. Bei diesen Worten der Unerschrockenen trat der Kommandant aus dem Unterstand in den Schnee heraus und sah, dass er keine tschetschenischen, sondern russische Weiber vor sich hatte, die sich nicht abweisen ließen, denn er kommandierte ihre Söhne vielleicht in den Tod. Aber war das je vorgekommen, dass sich die Mütter in den Weg stellten? Und das Kampfgebiet aufsuchten und die Furien dazwischen fuhren? Diese verzweifelten, wild entschlossenen, Hat es in der ganzen Geschichte einen solchen Aufmarsch gegeben? Hat man je gehört, dass die Mütter die Soldaten nach Hause befahlen? Das hat man nicht gehört, aber wird man von jetzt an hören, weil es geschehen ist. Und der Kommandant sagte, das kann nur in Russland passieren, das verloren ist, weil es keine Idee mehr gibt. Was soll das für eine Idee sein? Was soll das für eine Idee sein, wenn unsere Söhne dran glauben müssen? Es ist wahr, dachten wir. Wir haben den Glauben verloren, dass sie den Weg zurückfinden und die einfachsten Schritte tun. Darum müssen wir bis zum Äußersten gehen und auf uns selbst bauen. Und unsere schwache Kraft ist die einzige Kraft, denn es gibt keine Zukunft und kein Ziel, aber unser Leben, das wir in die Hände nehmen. Und Mascha Bjelkina hielt ihren Sohn wie eine Beute. Aber der Kommandant sah den Soldaten und sagte verwundert, Bjelkin. Und wandte sich ab und fragte mit tonloser Stimme, heißt er Bjelkin? Er kennt ihn, sagte ich. Kennt er vielleicht auch seinen Bruder, der ihm ähnlich sieht und den ich finden will? Und Mascha Bjelkina lachte und der Kommandant blickte wieder auf den Soldaten in ihrem Mantel. Lächelnd jetzt und gab sich das Kommando. Bjelkin. Da sahen wir ihn in das Lager rennen und hinter den Sandsäcken hervortrug mit einem Panzerschützen einen Toten, legte ihn vor den Lebenden und hob die schneebedeckte Plane auf. Es war der Gesuchte, der dem Gefundenen nur nicht ähnelte, in sein Gesicht geschossen. Aber Mascha Bjelkina warf sich auf ihn wie auf eine Beute. Und Mascha Bjelkina schlug auf ihn ein mit ihren Händen. Wir liefen zu ihr, die am Ziel war. Und es gab kein Ziel, aber das Leben und den Tod. Gebt unsere Söhne heraus! Flüsterten wir und wussten nicht, ob wir das wollten, was wir sagten. Denn sie konnten tot oder lebendig sein, wie Bjelkin. Den wir da liegen sahen, vor Bjelkin, der lebte. Aber wir schrien, gebt unsere Söhne heraus. Der Kommandant im Schneetreiben hielt sich die Hand vor die Augen, dass wir sein Gesicht nicht sahen und er uns nicht sah, die man nie gesehen hatte in der Geschichte. Und er sagte mit tonloser Stimme, nehmt sie mit, nehmt sie, eure Söhne, die ihr geboren habt. Und wir liefen an den Wachposten vorbei in das Lager. Und von dort in andere Lager. Und Bjelkina ging mit uns, sie zu holen, wie wir sie finden würden. Die unseren mit unserer Kraft. Die das Einfachste kann. Das Einzige, das uns helfen kann. Die 14. Provinz. Ich war Regisseur. eines kleinen Theaters in der Banlieue. Einer zusammengewürfelten Truppe, die mehr zum eigenen Vergnügen spielte, als dass sie anderen gefallen konnte. Wir waren Chilenen, Franzosen, Araber und Kurden, die auf die Abschiebung warteten. Wir spielten unfertige Stücke, in der Absicht, uns einzubringen, als könnten wir nicht im anderen das eigene sehen. Laienhafter Dünkel. Wir probten eine Szene über den Ausländerhass, der Schluss fehlte. Die Probe begann hier in Ivry, mit dem ersten Schritt vor die Tür. Ich will das nicht dramatisieren. Ich steige ein wenig ungelenkt die Treppe hinab und versuche, die Stufen exakt zu erreichen. Eine fahrige Müdigkeit in den Gliedern, die nur ungefähr in den Scharnieren hängen. Das trübe, graue Licht blendet, blank gerieben, Seifenschaum auf den Dielen. Die Concierge hält mich fest im Blick, während ich achselzuckend in den Briefkasten schaue. Ah, ein weitgereister Brief. Ein Liebesbrief also. Es ist aber ein amtliches Schreiben, das ich nicht öffne. Das mitteilt, die chilenische Regierung erwäge, den Emigranten das Wahlrecht zuzuerkennen. Sie habe sich der 800.000 in der Welt Verstreuten erinnert, deren Stimme bei den nächsten Wahlen berücksichtigt werden solle. Der Präsident betrachte uns Auswärtige als Bürger einer zusätzlichen, einer 14. Provinz. Als ich mit fehlenden Schritten das Probenasyl durchschritt und die kleine Neuigkeit zum Besten gab, es war ja nicht mehr als eine erfundene Fabel, ein amtliches Gerücht, nahmen die Schauspieler kaum Notiz und wandten sich den Ergebnissen der Liga zu. Es waren wahrhaftige Laien, was Mitteilungen über die Welt angeht. Ich wiederholte provozierend diese Adresse, die 14. Provinz. Ein kurzes Gelächter antwortete. Und besonders die Franzosen spöttelten über diese Provence. Ich hatte eigentlich keine Lust, diese Probe fortzusetzen und dachte überhaupt, die Arbeit mit diesen Unbegabten aufzugeben. Wozu spielen, wenn man keine Adresse hat? Nur Theresa. Die völlige schöne Theresa aus unserer chilenischen Kolonie schien meine Stimmung zu erraten, die sich nicht auf meinem Gesicht malt. Sie sah mich mit seltsam leuchtenden Augen an. Gut, sagte ich. Theresa, du hast Post bekommen und du sitzt in der winzigen Küche inmitten der Männer. Stellt euch Theresa vor, sie sackt auf den Stuhl. Fällt euch die Veränderung auf? Ihre Züge glätten sich und ein rasches Lächeln läuft in ihr Gesicht. Sie lässt die Arme herabhängen, ohne sich weiter zu rühren. Der Stuhl zieht alle Hast aus ihrem Körper und sie sitzt. Gelöst, sagte ich, unter den Schweigenden. Und ihre Augen, sagte ich laut, leuchten. Hier, in unserer Bleibe. Aber an Bleiben war ja nie gedacht. Und da hockt ihr zu dritt, zu vier zusammen. Und nun, seht den Ernst. Die ernste Erregung in dieser Versammlung. Man ist also längst unterrichtet und buchstabiert die Nachricht in unserer verständlichen chilenischen Sprache. Tatsächlich. So klingt es vernünftig. Und eine ungewohnte Geschäftigkeit beginnt. Theresa walzt einen Tortillateig auf dem Bügelbrett, denn auf dem Tisch stehen schon Flaschen und Gläser. Nachbarn kommen herein und betrachten uns. Man nickt uns zu und zählt uns verstohlen. So viele Stimmen. In den USA, hört man, könnten sogar Obdachlose wählen, wenn sie dem Wahlkreis eine wasserdichte Anschrift melden, wo man den Wahlschein deponieren kann. Das ist ein windigerer Stimmenfang. Wir aber sind anerkannte Einwohner dieser, sagten jetzt mehrere, 14. Provinz, der Ausgereisten, Grenzgänger und Exilanten, die nicht zurückgerufen, aber aufgerufen werden. Es melden sich alle der unseren, denn wir kennen uns, so stumm und unauffällig wir gelebt haben, und Unbekannte. Die helfen, die Flaschen zu öffnen und zu leeren. Theresa duldet den Lärm. Seht, sagte ich, wie sie lacht. Die alte Kraft scheint sich ihrer zu bemächtigen und setzt die ganze Familie in Bewegung. Man kramt, man sucht seine Sachen, als gelte es aufzubrechen. Miguel starrt auf die Straße und lässt die Türe offen. Denn das Wort spricht sich herum. Und auch die Zögernden, Ungläubigen werden dahin verwiesen. In die 14. Provinz. Und die Störenden, die Überflüssigen. Alle, die unterwegs sind ohne rechten Halt. Auch die seid ihr, zwang ich sie zu denken. Und auch unsere Kollegen Kurden begreifen jetzt ihre Rolle und treten verwirrt hinzu. Es hieß ja, es seien bei ihnen in der Türkei friedliche Zustände eingerissen und sie hätten nichts zu befürchten bei der Rückkehr und dürften abgeschoben werden. Abschiebung war ein komisches, sanftes Wort, das eine weiche, zärtliche Bewegung versprach, die unaufhaltsam, aber ohne alle Gewalt ihrerseits verlaufen musste, ohne Widerstand und Kraft, die sie bis jetzt gebraucht hatten. Es überkommt sie auch bald etwas wie Schlappheit. Als atmeten sie endlich aus, nachdem sie so lange die Luft angehalten hatten. Man stößt sie. Man rempelt sie fröhlich an und schleppt sie in diese Enklave. Und auch die Ponchos und Jelabas werden zusammengetragen und kommen mit den Möbelstücken auf die Deponie. Sie bevölkert sich. Carlos, Rachid halten die Zuschauer auf. Sie bevölkert sich mit groß angesehenen Leuten, die von der Stimmung profitieren. Nur die Franzosen, Philippe und Grandjean, sabotieren die Probe und wissen es besser. Schauspieler eben, die zu viel diskutieren. Und dafür betätigen sich die Kurden nun. Sie heben die Pfannen auf den Herd und klauben die Zwiebeln, das Mehl und Salz aus ihren Plastiktaschen, um ein Frühstück zuzubereiten. Okay, die Stühle, der Tisch werden auf die Straße geschoben und dort auch wird aufgetragen, rief ich. Salat und Brot, die dampfende Suppe, so scharf zeigt es, als sollte kein Pfeffer im Hause bleiben. Viel mehr Salz! Das ist die Art, sich einmal bemerkbar zu machen in unserer Provinz und der Nachbarschaft, die euch geduldet hat, zu danken mit einem Mahl, das für alle gemacht ist. Ha, wie ihr sie beschämt mit eurem großmütigen Abschied. Achtung, sagte ich, nur zu. Die 14. Provinz ist nicht nur hier, sie liegt in der Welt. Die Behörden hören es erpicht und die Späher der Ausländerämter, Arbeitsämter und Aussteller von Eheschließungsbefähigungsnachweisen ergreift einen Eifer, ihre Befugnisse abzugeben und formlos ihre Unzuständigkeit zu erklären. Wir können wählen, wiederholen sie mit Genugtuung. Was immer man bezweckt, ich war zu aufgeregt, dem nachzusinnen, wir stehen im Zentrum dieser Bemühungen. Selbst die Gendarmerie von Ivry hat den Platz umstellt. Wir sind in Frankreich, schrie ich. Und ganz bei uns. Und der alte Gustave, Monsieur le Commissaire, mit seiner Schöpfkelle schlägt begeistert auf die Tafel ein. Ausländer rein, denen diese Worte nichts bedeuten. Elendes Pack, um sie loszuwerden, um reinen Tisch zu machen. Das war eine Probe, wie ich sie noch nie erlebte. Eine Wunsch, eine Angstvorstellung, wie im Rausch inszeniert. Musik. Und Theresa, wie eine Furie, läuft sie über die Bühne. Man kennt unsere kühne Unternehmungslust. Sie hätte unseren Kontinent verändert, denn eins war wahr. Wir hatten unsere Stärken aus der Not gewonnen, der Furcht. Wir hatten erlebt, wie der Beste getötet wurde und das Liebste verraten. Wir waren Verlorene gewesen, darum kannten wir diesen Wahnsinn, das Leben zu lieben. Wir, die Chilenen, mochten überall Hoffnungen, Staaten zusammenbrechen. Staaten sind keine Hoffnungen. Mochte die Geschichte auf toten Gäulen reiten. Wir hatten gelernt zu warten mit brennender Geduld. Auf die Post, wie gesagt, auf die Fabel, auf eine Probe des anderen, sagte ich unbeirrt. Des eigenen, höhnt der Kommissär. Wir können wählen. Das ist die Fabel, die wir gefunden haben, sagte ich in dem bedrohlichen Lärm. Ein Dasein wählen, ein Wegsein. Seht doch seine Schönheit, seine Schande. In diesem Moment versucht Kabile der Algerier, ein eigener Einfall, sich aus dem Fenster zu stürzen. Ich hörte den knirschenden Aufprall, aber er erlebt unseren Aufschrei nicht, denn die Truppe ist beschäftigt, die Mädchen aus den Betten zu graben. Sind das die Wahlen? Ein Volksbegehren. Es ist ein Fest. Nur sieht die Menge dem Ausgang ungeduldig entgegen, dem Auszählen sozusagen, unserem Verschwinden. Feuer werden entzündet in den verlassenen Asylen, ungeheure Beleuchtung und weitere Schritte, Ausschreitungen folgen. Die Letzten, die Alten, werden aus den Stuben getragen, wie auf eine energische Regieanweisung hin, die Jauchzen und Stöhnen verlangt. Aber es ist jetzt völlig still auf der Bühne! War das der Schluss? Eine Einmütigkeit, die fast unheimlich ist, eine Begeisterung wie bei Kriegsausbruch. Volker Braun, die 14. Provinz. Es sprachen Angela Winkler, Götz Schulte, Elisabeth Rissener, Stefan Baumecker, Angela Scharnelek, Tilla Kratochwil, Heide Bartholomäus, Jutta Wachowiak, Erik Hansen, Maria Göres, Miriam Wagner, Lena Lautzemis, Juliska Eichel, Henriette Müller, Martin Engler und Clara Aurich. Musik Peter Keitzer. Ton Bernd Bechtold und Peter Awa. Regieassistenz Anuschka Trocke. Regie Barbara Plensart. Dramaturgie Gabriele Bigott. Eine Produktion der Hörspielredaktion von SFB und ORB 2002.